Jörg Philipp Telemann. O compositor que era escolhido pelas notas musicais. Um programa de Mariana Huck. Jörg Philipp Telemann foi um prolífero compositor e multi-instrumentista alemão. Explorou todas as formas e estilos existentes na sua época, nas quais se inclui a ópera, o oratório, a cantata, a missa, o moteto, peças instrumentais diversas, nomeadamente para a orquestra, concertos para um ou mais instrumentos solistas e orquestra, concertos por vezes com combinações de instrumentos que nenhum outro compositor da época ousou juntar, sinfonias, marchas, sonatas, serenatas, fantasias, suítes, trios, quartetos, quintetos, ou peças para instrumentos solistas como o violino ou o cravo. Em qualquer uma delas, a sua música tem um caráter inconfundível e a quantidade não é sinónimo de falta de qualidade. Thank you. A sua versátil obra compreende mais de 3 mil composições, metade das quais estão perdidas e uma boa parte das quais não foi interpretada desde o século XVIII. Podia produzir à maneira italiana, francesa, polaca ou germânica, esta última mais austera, da qual emergiram compositores como Bach, Mozart, Beethoven e Brahms. Apesar de ser 4 anos mais velho que Bach e Handel, foi, em muitos aspectos, mais ousado do que estes, o que lhe gerou grande fama por toda a Europa do seu tempo. Pedidos de edições da música de Telemann vieram da França, Itália, Holanda, Bélgica, países escandinavos, Suíça e Espanha. Foi apenas no início do século XIX que a sua popularidade decresceu. Parecia não haver limite para o número de encomendas que estava disposto a aceitar, e o seu ritmo frenético permitia-lhe cumprir a tempo as solicitações. Georg Friedrich Handel uma vez disse a brincar que Telemann, seu amigo, era capaz de escrever uma peça de igreja em 8 partes com a mesma rapidez com que alguém escreveria uma carta. Thank you.

Nasceu em Magdeburg, então capital do Ducado semi-autónomo de Magdeburg, dentro do eleitorado de Brandeburgo, no Sacro Império Romano. O seu pai, Heinrich, diácono luterano da Heilige Geistkirche, morreu quando Telemann tinha 4 anos. O futuro compositor recebeu as primeiras aulas de música aos 10 anos, de um organista local, e interessou-se pela música em geral e pela composição em particular. Apesar da oposição da sua mãe e parentes, que lhe proibiam qualquer atividade musical, Telemann achou possível estudar e compor em segredo, chegando a criar uma ópera, Sigismundus, aos 12 anos. Em 1697, depois de estudar na Domschule, em Magdeburgo, e numa escola em Zellerfeld, Telemann foi enviado para o famoso Gymnasium Andrianum, em Hildesheim, onde, apoiado pelas autoridades escolares, incluindo o próprio reitor, o seu talento musical floresceu. O interesse de Telemann abraçava tanto a composição como a interpretação, aprendendo sozinho a tocar flauta, oboé, violino, viola da gamba, flauta doce, contrabaixo e outros instrumentos. Em 1701, formou-se no Gymnasium e foi para Leipzig para se tornar aluno da Universidade de Leipzig, onde pretendia estudar direito. Apesar da imposição da mãe, a música continuou a persegui-lo. No caminho para Leipzig, conheceu o jovem Handel. Nesta cidade, encontrou oportunidades mais interessantes na música, abandonando definitivamente a carreira universitária, fundando ali o Collegium Musicum, formado por 40 estudantes. Instituição conhecida pelo nome de Collegium Telemanniano, a qual passou a ser dirigida, a partir de 1729, por Johann Sebastian Bach. Thank you. Thank you. Thank you. Acabou por se tornar músico profissional, compondo regularmente obras para a Igreja de São Nicolau e de São Tomás. Em 1702, tornou-se diretor da ópera municipal Opernhaus of dem Brühl e, mais tarde, diretor musical da Neukirche. Prodigiosamente produtivo, Telemann forneceu uma riqueza de novas peças a Leipzig, incluindo diversas óperas, cerca de 20, sendo uma das quais Germanicus. Telemann deixou Leipzig em 1705, com 24 anos, após receber um convite para se tornar Kapellmeister da corte do conde Erdmann II de Promnitz, em Sorau, atual Polónia. A sua carreira ali foi interrompida no início de 1706 pelas hostilidades da Grande Guerra do Norte, um conflito que decorreu entre 1700 e 1721. E, após um curto período de viagens, entrou ao serviço do Duque Johann Wilhelm, em Eisenach, a cidade onde nasceu Johann Sebastian Bach. Aí assumiu o cargo de Concertmeister, a 24 de dezembro de 1708, e secretário e Kapellmeister, em agosto de 1709. Durante as suas funções em Eisenach, Telemann escreveu pelo menos 4 ciclos anuais de cantatas de igreja, dezenas de sonatas, concertos e outras obras. Em 1709, casou-se com Amalie Louise Julianne Eberlin, dama de companhia da Condessa de Promnitz e filha do compositor Daniel Eberlin. A filha deles nasceu em janeiro de 1711, mas a mãe morreu no parto. Mudou-se para Frankfurt em 1712, aos 31 anos, para se tornar diretor musical da cidade e Kapellmeister na Barfürserkirche e na Igreja de Santa Catarina. Aqui, como em Leipzig, foi uma força poderosa na vida musical da cidade, criando música para duas grandes igrejas, cerimónias cívicas e vários conjuntos instrumentais. Em 1720, adotou o uso da forma aria da capo, que havia sido adotada por compositores como Alessandro Scarlatti. Óperas como Amor de un'ombra e Gelosia de una otra, também conhecida por Narciso, de Scarlatti, trazida para Frankfurt em 1719, influenciaram a produção de Telemann. Em agosto de 1714, 3 anos após a morte da sua primeira esposa, Telemann casou novamente, agora com Maria Caterina Textor, a filha de um escrivão do Conselho de Frankfurt. Tiveram 9 filhos. Telemann continuou a ser extraordinariamente produtivo e bem-sucedido. As suas primeiras partituras apareceram publicadas durante o seu período em Frankfurt. Em 1721, Telemann aceitou o convite para trabalhar em Hamburgo como cantor da Johanneum Lateinschule e diretor musical das 5 maiores igrejas da cidade. Telemann encontrou alguma oposição eclesiástica, pois a sua música era considerada demasiado secular. No ano seguinte, quando Johann Kuhnau morreu e a cidade de Leipzig procurava um novo Thomas Cantor, Telemann candidatou-se ao cargo e foi aprovado. Porém, acabou por recusar, depois de as autoridades de Hamburgo concordarem em dar-lhe um aumento adequado. Depois de outro candidato, Christoph Graupner, ter recusado, o cargo foi para Johann Sebastian Bach. Thank you. Weiß ich's über kluge Köpfe, warum kein Spott, kein bitteres Lachen euch besser konnte machen. Es täuscht mich euer Gesicht, es täuscht mich euer Gesicht, es täuscht mich, es täuscht mich euer Gesicht. Weiß ich's über kluge Köpfe, warum kein Spott, kein bitteres Lachen euch besser konnte machen. Es täuscht mich euer Gesicht, es täuscht mich euer Gesicht, es täuscht mich euer Gesicht, es täuscht mich, es täuscht mich, es täuscht mich. Jetzt weiß ich's, es täuscht mich euer Gesicht. Thank you. Thank you. verzehrende Blitze und schießen vom flammenden Sitze des Richters herab. Da kreuzen verzehrende Blitze und schießen vom Flamm. Verzehrende Blitze und schießen vom flammenden Sitze des Richters herab. Da kreuzen verzehrende Blitze und schießen vom flammenden Sitze des Richters herab. Nun eilet der Sturmwind mit tausenden Blasen, die rächenden Feuer zur Erde zu blasen und lässt sie hinab. Nun eilet der Sturmwind mit brausendem Rasen, die rächenden Feuer zur Erde zu blasen und lässt sie hinab. Und lässt sie hinab. Blitze und schießen vom flammenden Sitze des Richters herab. Da kreuzen verzehrende Blitze und schießen vom Flamm. Verzehrende Blitze und schießen vom flammenden Sitze des Richters herab. Da kreuzen verzehrende Blitze und schießen vom flammenden Sitze des Richters herab. Let's go. Os primeiros anos em Hamburgo foram marcados pela infidelidade conjugal da esposa e as dívidas de jogo da mesma, que totalizaram uma quantia maior do que a renda anual de Telemann. Ela fugiu com um oficial sueco, deixando Telemann com uma dívida de 3 mil thaler. O compositor foi salvo da falência pelos esforços dos amigos e pelas numerosas publicações musicais e poéticas de sucesso que fez entre 1725 e 1740. Em 1736, o casal deixou de viver na mesma casa, devido às divergências financeiras. Embora ainda ativo e cumprindo as diversas encomendas, Telemann tornou-se menos produtivo na década de 1740, quando atingiu os 60 anos. Iniciou estudos teóricos, dedicou-se à jardinagem, cultivando plantas exóticas, uma moda passageira que surgiu em Hamburgo na época. A maior parte da música da década de 1750 parece ter sido parodiada de obras anteriores. O filho mais velho, Telemann, Andreas, morreu em 1755 e o neto, Jochen Michael Telemann, foi criado pelo idoso compositor. Com problemas de saúde e de visão, continua a compor na década de 1760. Morreu na noite de 25 de junho de 1767, aos 86 anos, com uma doença no peito. O sucessor do seu cargo em Hamburgo foi o afilhado, o segundo filho de Johann Sebastian Bach, Carl Philipp Emanuel Bach. Selbstgemachten Qual und höret auf zu fasten. Ruht einmal, ihr Hungerleider, ruht einmal von eurer selbstgemachten Qual und höret auf zu fasten. Und hört auf zu fasten. Ihr seid zwar reich, doch auch dem ärmsten Bettler gleich bei euren vollen Kasten. Ihr seid zwar reich, doch auch dem ärmsten Bettler gleich bei euren vollen Kasten. Lasst euch nicht verlangen, wisst ihr, Erlösungstag bricht endlich doch herein. Lasst euch nicht verlangen, wisst ihr, Erlösungstag bricht endlich doch herein, bricht endlich doch. Lasst euch nicht verlangen, wisst ihr, Erlösungstag bricht endlich doch herein, bricht endlich doch herein. Der Erlösungstag bricht endlich doch herein, bricht endlich, endlich doch herein. Henker, der euch in der Welt gefänglich eingebracht und in Verwahrung hält, sperrt, weil ihr sterben kann, euch nicht auf ewig ein, nicht auf ewig, ewig nicht auf ewig ein. Taler. Lasst euch nicht verlangen, wisst ihr, Erlösungstag bricht endlich doch herein. Lasst euch nicht verlangen, lasst euch nicht verlangen, wisst ihr, Erlösungstag bricht endlich doch herein, bricht endlich doch herein. Ihr Taler, ihr Taler, lasst euch nicht verlangen, wisst ihr, Erlösungstag bricht endlich doch herein, bricht endlich doch herein. Ihr Erlösungstag bricht endlich doch herein, bricht endlich, endlich doch herein. Entweich von mir, verstellte Tücke, du sollt von mir verbannet sein, du sollt von mir verbannet sein. Entweich von mir, entweich von mir, verstellte Tücke, du sollt von mir verbannet sein, du sollt von mir verbannet sein. Entweich, entweich, du sollt von mir verbannet, verbannet sein. Ich will mit treuem Herzen wandeln, gegen jeden redlich handeln, gereicht mir's gleich zum Unglücke, so bleibt doch mein Gewissen rein, so bleibt doch mein Gewissen rein, mein Gewissen. Entweich von mir, verstellte Tücke, du sollt von mir verbannet sein, du sollt von mir verbannet sein. Entweich von mir, entweich von mir, verstellte Tücke, du sollt von mir verbannet sein, du sollt von mir verbannet sein. Entweich, entweich, du sollt von mir verbannet, verbannet sein. Neid verzehrt die eigenen Kinder viel geschwinder, als sie dieselbigen zur Welt geboren hat. Zur Welt. Geschwinder, als sie dieselbigen zur Welt geboren hat. Die Zeit verzehrt die eigenen Kinder. Die Zeit verzehrt die eigenen Kinder viel geschwinder, als sie dieselbigen zur Welt geboren hat. Viel geschwinder, als sie dieselbigen zur Welt geboren hat. Tag und Stunden sind, wenn sie sind verschwunden, sind, wenn sie sind verschwunden. Der Leib, der sie gebiert, ist ihr gewisses Grab. Die Mutter wirkt sie selber ab und hört nicht auf und frisst und wird doch niemals satt. Niemals und wird doch niemals, niemals satt. Die Zeit verzehrt die eigenen Kinder viel geschwinder, als sie dieselbigen zur Welt geboren hat. Zur Welt, geschwinder, als sie dieselbigen zur Welt geboren hat. Die Zeit verzehrt die eigenen Kinder. Die Zeit verzehrt die eigenen Kinder viel geschwinder, als sie dieselbigen zur Welt geboren hat. Viel geschwinder, als sie dieselbigen zur Welt geboren hat. Fahrt, reitet, spielt Karten, trinkt Kaffee, raucht Knaster, sucht Scherz und Vergnügen, singt, tanzet und lacht. Lacht, singt, tanzet und lacht. Fahrt, reitet, spielt Karten, trinkt Kaffee, raucht Knaster, sucht Scherz und Vergnüge, singt, tanzt und lacht. Raucht Knaster, sucht Scherz und Vergnüge, singt, tanzt und lacht. Macht euch lustig, aber wisset, dass ihr eins von eurer Lust Red und Antwort geben müsset. Darum bleibet in den Schranken, nehmt die Grenzen wohl in Acht, die Reitet, spielt Karten, trinkt Kaffee, raucht Knaster, sucht Scherz Herz und Vergnügen, sing, tanzet und lacht. Sing, tanzet und lacht. Fahrt, reitet, fahrt, reitet. Fahrt, reitet, spielt Karten, trinkt Kaffee, raucht Knaster, so Herz und Vergnügen, sing, tanzet und lacht. Acht, raucht Knaster, sucht Scherz und Vergnüge, singt, tanzet und lacht. Verwirren kann. Wie sie mich ganz verwirren kann. Oder besser verwirren kann. Ja, Jungfer, ja, mit allzu vielen Höflichkeiten. ja, ja, mit allzu vielen Höflichkeiten, mit allzu vielen Höflichkeiten. Wie sie mich ganz verwirren kann, oder besser, verwirren kann. Ja, Jungfer, ja, ja, mit allzu, allzu vielen Höflichkeiten. Ja, ja, ach, Jungfer, ja, ja, verwirren kann, wie sie mich ganz verwirren kann. Ja, mit allzu, allzu vielen Höflichkeiten. Sonne ehrt sie mich mit ihrem Lobe. Was soll ich tun, was lassen? Wirklich, wie sie verwirren kann, wie sie verwirren kann mit ihrer großen Gütigkeit, mit ihrer großen Gütigkeit. Ich bin ganz außer mir, falle aus dem Himmel schier, dass ich nicht sprechen, dass ich nicht sprechen kann. Wirklich, ich weiß nicht auszudrücken, wie hoch ich ihr verpflichtet bin, die Wahrheit zu verstehen, die Antwort, welche ihr gebührt, ich weiß sie nicht zu finden, nein, nicht zu finden, weiß sie nicht zu finden. Verwirren kann. Wie sie mich ganz verwirren kann. Oder besser, verwirren kann. Ja, Jungfer, ja, ja, mit allzu vielen Höflichkeiten. Ja, ja, mit allzu vielen Höflichkeiten. Mit allzu vielen Höflichkeiten. Verwirren kann. Oder besser, verwirren kann. Ja, Jungfer, ja, ja, mit allzu, allzu vielen Höflichkeiten. Ja, ja, ach, Jungfer, ja, ja, verwirren kann, wie sie mich ganz verwirren kann. Ja, mit allzu, allzu vielen Höflichkeiten. Geschwellt. Er macht sich wahrlich lächerlich. Gib die Hand, es sieht uns niemand. So viel Ehr, ich bin die Magd nur. Sei doch ja nicht zu bescheiden. Oh, ich weiß mich zu benehmen. Komm nun, komm nun. Gib mir, gib mir. Komm nun, komm nun, komm nun, komm nun. Ist mein Patron. glückselig. Welch ein Traum ist mein Patron? O glückseliger Pimpinum. Das ist vom Pimpinum, die Pim, Pim, Pim, Pim, Pim, Pim, Pim, Pim, Pim, Pim, Pim, Pim, Pimpinina. Sieh doch nur das Feuer, glühen in diesen Augen. Sieh doch nur das Feuer, glühen in diesen Augen. Sieh doch, da drinnen wirst du wohl etwas erblicken und sehen. Das ist vom Pimpinum die Pimpinina. Das ist vom Pimpinum die Pimpinina. Die Pimpinina. Das ist vom Pimpinum die Pim, Pim, Pim, Pim, Pim, Pim, Pim, Pim, Pim, Pim, Pimpinina. Was denkst du? Was tust du? Sieh doch, wenn du siehst, wirst du wissen, dass mein Mädchen heute Vespertina, Vespertina. Nun, du schämst dich. Was denkst du? Was tust du? Sieh doch, wenn du siehst, wirst du wissen, dass mein Mädchen heute Vespertina, Vespertina. Wenn du siehst, wirst du wissen, dass mein Mädchen heute Vespertina, Vespertina. Oh, reich die Hand mir, oh, welche Freude! Drück mich an dich, oh, welch ein Glück! Süß Gesichtchen, alter Dummkopf! Tu was, Liebes! Mein Pupillon, unbezahlbar! Er ist grüßig! Liebes, liebes Brüder! Liebes, liebes Brüder! Liebes, liebes Brüder! Die Freude, die Freude! Süß Gesichtchen, alter Dummkopf, tu was, Liebes, mein Cupidon, unbezahlbar, ihr wisst für sich, liebes, liebes Brüder, liebes Brüder, die Freude, die Freude, ja, ja, ja, ja, ja, die Freude, liebes Kreuzchen, liebes, liebes Kreuzchen. Die Freude, ja, ja, ja, die Freude, die ist so groß, sie ist so groß. Solche Schönheit gibt's nicht wieder, gibt's nicht noch einmal. Liebe hat ihn ganz entzündet. Fass, Mächte, ich mach die Liebe. Sprich doch, mach mich Geliebter. Die Liebe, sprich doch, Liebster. Geliebte. Sprich doch, mich bedrängt die große Lust, die große Lust. Mich bedrängt die Lust. Sprich doch, Ohnmächtig, Geliebter. Dich bin ich, sprich doch, Liebster. Geliebte. Sprich doch, mich bedrängt die große Lust, die große, mich bedrängt die Lust, bedrängt die große, große Lust. Reich die Hand mir, oh, welche Freude! Drück mich an dich, oh, welch ein Glück! Süß Gesichtchen, alter Dummkopf, tu was, Liebes, mein Cupidon, unbezahlbar, er ist gütig, liebes, liebes Bruder, liebes Freundchen, die Freude, die Freude, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, die Freude, die Freude, die Freude. Welche Freude reicht die Hand mir? Hey, oh, welche Freude, süß Gesichtchen, alter Dummkopf, tu was, Liebes, mein Cupidon, unbezahlbar, ihr wisst grüßig, liebes, liebes Brot, liebes, heute, liebes Freundchen, die Freude, die Freude, ja, ja, ja, ja, ja, die Freude, oh, liebes Freundchen, liebes, liebes Freundchen, die Freude, ja, ja, ja, die Freude, sie ist so groß, sie ist so groß. Thank you. Decken, ich weiß, wie man's macht. Verehrte Deckenvaterin, wie geht es ihr? Wie geht es ihr? Danke leidlich, danke leidlich. Und dann geht es los. Was ist mein Mann zu wundern? Ist unbeschränkt davon lang, dass zu Hause ich bleiben soll. Alle Tag, alle Tag. Wie beschränkt davon lang, dass zu Hause ich bleiben soll. Alle Tag. Man redet, ich weiß, wie man's macht. Verehrte Deckenvaterin, wie geht es ihr? Wie geht es ihr? Danke leidlich, danke leidlich. Und dann geht es los. Was ist mein Mann so wunderlich unbeschränkt? Ja, mein Mann so wunderlich unbeschränkt. Er verlangt, dass zu Hause ich bleiben soll. Alle Tag, alle Tag. Wie beschränkt er verlangt, dass zu Hause ich bleiben soll. Alle Tag. Andere antwortet. Und das ist ein rechtes Vieh, aber nimmt euch ein Beispiel an mir. Und das ist ein rechtes Vieh, aber nimmt euch ein Beispiel an mir. Gewollt hat sich meiner. Doch, ich hab das Geheimnis gefunden, zu leben nach meinem Gefallen. Gott jetzt mir. Nein, so sage ich ja. Nein, nein, ja, ja. Nein, nein, ja, ja. Nein, nein, ja. Ich hab das Geheimnis gefunden, zu leben nach meinem Gefallen. Gott jetzt mir. Nein, so sage ich ja, ja. Nein, ja, nein, ja, nein, ja, ja, nein, nein, ja, ja, nein, nein, ja. Dann sage ich ja. Ich weiß, wie man redet, ich weiß, wie man's macht. Verehrteste Gevaterin, wie geht es ihr? Wie geht es ihr? Danke leidlich, danke leidlich. Und dann geht es los. Was ist mein Mann so wunderlich unbeschränkt? Ja, mein Mann so wunderlich unbeschränkt. Er verlangt, dass zu Hause ich bleiben soll. Alle Tag, alle Tag. Wie beschränkt er verlangt, dass zu Hause ich bleiben soll. Alle Tag. Ich steh den Kopf in zwei. Schweigen, Schwingen, Geschmänze, mürrischer Trotzkopf, Eitel und Tippe, Tunde, Gelippe, ich lache deiner Raserei. Ich lache, Zänkische Mänze, Eitel und Tippe, Eitel und Tippe, Zänkische, Zänkische Mänze, ich lache deiner Raserei. Böser Engel, Galgenschwengel, böser Engel, Galgenschwengel, wilde Hummel, altes Luder, zänkische Mänze, altes Luder, dumpige Rippe, dumpige Rippe, zänkische, zänkische Mänze, ich lache. Exceto para uma breve viagem à França entre 1737 e 1738, onde foi recebido com entusiasmo, Telemann nunca deixou a Alemanha. Além de ser um compositor fecundo, também foi um escritor perspicaz. Escreveu 3 autobiografias separadas, datadas de 1718, 1729 e 1740, e publicou um longo poema após a morte da sua primeira esposa. Muitos textos usados nas suas peças são da sua autoria. Publicou livros de poemas e um romance satírico. De mencionar os vários prefácios de Telemann para as coleções das suas obras, contendo muitos conselhos práticos sobre como as suas composições, bem como as dos seus contemporâneos, deveriam ser interpretadas. Era capaz de tocar violino, flautas, viola da gamba, oboé, trombone, contrabaixo, órgão, cravo, flauta doce, chalumeau, o clarinete antigo, alaúde, e era um talentoso barítono. As suas inovações editoriais incluíram a edição de uma revista pioneira de música, Der Gerethoe Musikmeister, destinada a músicos amadores. Gezählt. Noch einmal fang ich an, gebt acht, dass ihr nicht fehlt. Cicerunt in profundum, summus Aristoteles, Plato et Euripides. Nun, was ist das? Wo bleibt ihr? Seid ihr stumm? Für wahr, ihr seid doch ochsenmäßig dumm. Merkt auf, acht Takte sing ich erst allein, dann fällt die zweite Stimme ein. Ciciderunt in profundum, summus Aristoteles, Plato et Euripides. Ciciderunt in profundum, summus Aristoteles, Plato et Euripides. Thank you. Este programa teve locução de Maria Fabrica e João Soares Santos. Realização de Mariana Huck. Thank you.